Aufgabe 8. Herein. Hallo, Herr Kaczmarek. Ah, Herr Özgür. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Ich wollte etwas mit Ihnen besprechen. Genau genommen zwei Dinge. Keine Angst, nichts Schlimmes. Eher im Gegenteil, denke ich. So, das Erste, Sie sind jetzt fast 3 Monate bei uns. Und ich muss sagen, wir sind äußerst zufrieden mit Ihnen. Sie sind ein heller Kopf, Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, Sie sind sehr engagiert, Sie denken mit. Das ist heute eher selten. Wir sollten mal überlegen, wie es mit Ihnen weitergeht. Bei Ihrer Vorstellung haben Sie ja der Kollegin Krawitz gesagt, dass der Immobilienbereich Ihr Berufswunsch ist. Ich meine, dass Sie dafür auch sehr geeignet sind. Daher möchte ich Ihnen anbieten, Ihre Ausbildung bei uns zu machen. Sie könnten damit im nächsten Monat anfangen. Und bei Ihren Vorkenntnissen lässt sich das in einer verkürzten Ausbildungszeit von 2 Jahren machen. Was meinen Sie? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist aber eine tolle Überraschung. Super. Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Schlafen Sie mal drüber, besprechen Sie es mit Ihrer Frau und geben Sie mir in der nächsten Woche Bescheid. Das mache ich. Obwohl ich jetzt schon glaube, dass ich Ihr Angebot gar nicht ablehnen kann. Mir gefällt es in Ihrer Firma nämlich auch sehr gut. Aber Sie sagten, dass Sie 2 Sachen ansprechen wollten. Ich freue mich, wenn das zweite Thema auch so positiv ist. Jetzt werden Sie aber nicht gleich übermütig. Nein, ich glaube, dass Sie das auch interessant finden. Es ist für Sie aber mit einer Menge Arbeit verbunden. Das macht nichts. Ich will ja bei Ihnen Neues lernen. Lernen ist ein gutes Stichwort. Sehen Sie, Sie sind gut ausgebildet. Sie kennen verschiedene Arbeitsbereiche. Ihr Deutsch ist hervorragend, wenn ich mal von einigen kleinen Rechtschreibfehlern absehe. Das ist aber nicht bei allen unseren Praktikanten, Auszubildenden und jüngeren Mitarbeitern so. Sie sind sicher alle sehr motiviert für ihre Arbeit, aber der Geschäftsleitung fallen immer wieder die gleichen Schwächen auf. Und wo sehen Sie diese Schwierigkeiten bei den Kollegen? Also einmal beim Telefonieren. Wenn ich durch unsere Büros gehe, höre ich manchmal einen Teil der Gespräche mit. Und ich muss schon sagen, ich wollte nicht am anderen Ende der Leitung sein. Ich höre das auch gelegentlich von unseren Partnern. Die wissen zwar, dass unsere Leute eigentlich gut sind, aber manchmal sind sie doch von unhöflich klingenden und umständlichen, unklaren Telefonaten genervt. Das Gleiche gilt oft für die Briefe und Mails der Kollegen. Es stört, so ein Schreiben 3-mal lesen zu müssen, bevor man es versteht. Das verstehe ich gut. Noch vor wenigen Monaten habe ich auch so geschrieben. Eben. Deshalb spreche ich mit Ihnen darüber. Sie werden gleich verstehen, warum. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Noch etwas irritiert mich an unseren jüngeren Mitarbeitern. Gibt es in den Schulen heute keinen Mathematikunterricht mehr? Wieso müssen die so etwas wie 10% mit dem Taschenrechner ausrechnen? Gerade in unserer Branche ist schnelles Kopfrechnen bei einfachen Zahlen oft wichtig. Wir wollen ja keinen Flug zum Mars berechnen, aber man sollte schon direkt verstehen, wie viel das ist, wenn die Renovierungskosten von 80.000 Euro um die Hälfte teurer werden. Kurzum, da müssten wir was tun. Weil Sie selber ja gut wissen, wie Lernen funktioniert, möchte ich Sie bitten, sich mal Gedanken zu machen, wie eine Mitarbeiterfortbildung in diesen Bereichen aussehen könnte und wie man das organisiert. Und könnten Sie in Erfahrung bringen, wie viel so etwas ungefähr kosten könnte? Das ist eine gute Idee. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie so viel Vertrauen haben, mir eine solche wichtige Aufgabe zu überlassen. Das freut mich sehr. Gut, dann also abgemacht. Sie erstellen bis nächsten Donnerstag ein Konzept für die Fortbildung, machen sich Gedanken, wann und wie lange sie stattfinden soll und bringen in Erfahrung, wer das machen kann und wie teuer das etwa wird, okay? Alles klar, Herr Kaczmarek. Das mache ich gerne. Also dann, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.